Hallo meine Magic Man, hier ist er wieder, euer Coach Magic. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich war gerade mit Kimber wieder eine große Runde durch den Wald, ich musste erstmal duschen, weil es echt warm draußen. Wir haben wirklich eine große Runde gegangen und wow, ich war ganz schön froh, dass ich jetzt wieder fresh bin. Ja, Thema des heutigen Coaching-Videos ist wirklich hochinteressant und ich garniere das wieder, wie ihr das von mir gewohnt seid, mit echten Real-Life-Erfahrungen. Also heute das Thema des heutigen Coaching-Videos ist der Chamäleon-Effekt und die Spiegeltechnik und wie die von den Frauen genutzt wird, um uns Männer von sich zum Beispiel zu überzeugen. Und das ist ein wirklich, wirklich spannendes Thema. Ist mir erst jetzt vor 2 Tagen hier passiert. Aber vorher möchte ich mich erstmal bei euch wirklich ganz herzlich bedanken für diesen krassen Support, wie ich finde. Also wenn ich mir meine Videos angucke, ich lade gestern ein Video hoch und heute habe ich über 100 Views. Und das Video davor auch schon, das Video davor auch schon. Das ist krass. Oh, Kimi hat sich verschluckt. Das ist krass, muss ich sagen. Weil ich bin ja nur, wer bin ich schon? Ich bin ja nur ein kleiner Fisch hier in diesem großen Teich. Und finde das schon heftig, dass das so gut von euch angenommen wird, dass ihr so aktiv seid mit den Kommentaren und mir die Likes dafür gebt und so. Also vielen Dank dafür, will ich an dieser Stelle sagen. Wirklich, finde ich Hammer. Und auch gleich in diesem Zusammenhang möchte ich euch bitten, ich werde jetzt hier unter dem Video meinen Instagram-Account verlinken. Folgt mir auf jeden Fall auf Instagram. Da ist zwar noch nichts los, ist noch langweilig, wird sich auch ändern. Aber wir wissen ja, wie das YouTube-Game mit der Manosphere umgeht. Und das kann ja auch sein, dass so ein Kanal wie ich dann auf einmal von den Herrschaften nicht mehr so erwünscht ist. Und ja, das war's dann mit unserer Interaktion quasi. Und deswegen kann ich nur euch darum bitten, mir auch auf diesen Link zu klicken und mir bei IG zu folgen. Also sobald hier was passieren soll, wäre ich natürlich drüben und könnte weiter euch informieren, wie der neue Channel und so weiter. Und dass man gleich wieder zack da weitermachen kann, wo man quasi aufgehört hat. Deswegen bitte ich euch, ne, unten in der Infobox. Ja, Kaffee ist auch wieder da. Ja, ich will über den, fange ich mal mit dem Chamäleon-Effekt an. Also der Chamäleon-Effekt beschreibt im Endeffekt, wie jemand den Gegenüber, wie er seine Stimmung, seine Haltung, seine Gestik oder beziehungsweise erkennt, was der andere will. Also das Chamäleon beispielsweise nutzt dieses Farbspektrum, das es verändern kann, zum Beispiel für die Paarung. So, um den Gegenüber, das andere Chamäleon quasi mit attraktiven Farben zu locken. Oder aber auch, um sich vor Fressfeinden im Wald zu verstecken und die Farbe des Baumstamms zum Beispiel anzunehmen, um nicht aufzufallen. Also das Chamäleon kann sich wunderbar verstellen, um seinem jeweiligen Zweck, um sein jeweiliges Ziel zu verfolgen. Und da möchte ich euch mal eine Geschichte erzählen. Also mir ist dieser Chamäleon-Effekt jetzt rückwirkend, wenn man das mal so wirklich sich vor Augen führt. Bestimmt schon tausende Male bin ich mit dem konfrontiert worden. Aber so einen ganz offensichtlichen Fall hatte ich beispielsweise vor kurzem. Da, ich muss kurz ausholen, damit sich das Ganze zu einem vernünftigen Bild zusammenfügt. Und zwar war das so, dass ein Freund von mir sich diese Oculus Rift VR-Brille besorgt hat und hat mich dann mal zu sich eingeladen, dass ich mal daran teilhaben kann, wie großartig diese Neuerung des VR, der VR-Erwachsenenunterhaltung ist. Ihr wisst, was ich meine. Und das ist also wirklich von der Immersion, also von dem Eintauchen in diese Welt, ist es wirklich gewaltig. Ich versuche euch das mal mit den Worten so zu schildern, dass ich hier nicht gegen irgendwas verstoße. Also wenn ihr diese Brille aufsetzt, kennt ihr ja diese Virtual Reality VR-Brillen und ihr bewegt den Kopf, dann bewegt ihr euch in dieser virtuellen Welt. Also da, wo ihr hinguckt, zack, zack, zack, guckt ihr auch exakt hin. Und das ist so immersiv, also so realitätsnah gemacht, dass in dem Moment, wo ihr dann da drin seid, seid ihr quasi der männliche Part, also der Schauspieler. Und ihr könnt auch an euch runtergucken und dann seht ihr den Körper des Schauspielers, das dann wiederum euren Körper darstellt, auch mit seinem Magic Stick. Und, und da vorne rechts sitzt dann fast auf seinem Schoß, somit auf dem Sofa, diese wunderhübsche 21-jährige Schauspielerin. Ja, und die fängt dann an, sich rüberzusetzen auf seinen Schoß und guckt ihm so ganz wunderbar tief in die Augen und sagt: Oh, Daddy, can I please you? Bla bla bla bla bla. Also sie macht das ganz, ganz wunderbar, guckt ihm in die Augen und also ihre schauspielerische Leistung ist super. Und man muss sich jetzt auch auf der anderen Seite so vorstellen, der andere Schauspieler, der männliche Part, hat diese Kamerateil auf dem Kopf, um das halt zu machen. Und sie guckt halt genau in diese Kamera rein und spielt halt diese Interaktion. Und sie spielt die super. Also ich habe dann spaßeshalber zu meinen Kumpels gesagt, nach, sag ich, so hat uns doch die letzten 10 Jahre keiner mehr angeguckt. Nur mal so aus Spaß, weil jeder von denen hat halt so eine Pflaume und ne, wir wissen alle, wie das ist. Ja, jedenfalls hatte ich dann im Teamspeak und ich weiß, dass du es hörst, du Pflaume. Wir haben eine Freundin, die zockt mit uns. Und ich habe im Teamspeak unter den Männern, sie war dann auch dabei, habe ich davon geschwärmt, wie krass dieser Eindruck ist. Also dieser Blickkontakt, dass man das Gefühl hat, in dieser Welt zu sein und auch tatsächlich diesen Menschen vor sich zu haben, der so nah rankommt, also wirklich richtig nah ran und einem so in die Augen guckt und dieses ganze Spiel der Verführung halt vollzieht. Und dann habe ich davon geschwärmt, wie krass dieser Eindruck ist und auch wie krass diese Schauspielerin diese schauspielerische Leistung vollbracht hat. Also mir ging es nicht um den Full-Contact-Teil, der dann später auch noch kommt, den mal beiseite geschoben. Mir ging es wirklich um diesen Blickkontakt und wie gut der simuliert ist und wie echt der rüberkommt. Und ich habe jedenfalls davon geschwärmt. Und dann hat sie sich das angehört und gemerkt, wie authentisch begeistert ich davon war. Und dann kam so ein Magic Moment of Truth. Das heißt, sie hat wirklich wortwörtlich gesagt: Oh, das ist ja krass. Dann muss ich mir das auch mal angucken, um zu lernen, wie ich die Männer angucken muss. Aha, okay. Also eine junge Frau im Alter von 30 Jahren, die es nicht geschafft hat, einen Mann an sich zu binden, will jetzt die Chamäleon-Technik lernen. Also sie will jetzt wissen, wie sie ihre Gestik und Mimik anpassen muss an die jeweilige Situation, um das zu erlernen. Tja, so ein Chamäleon, sage ich nur. Und man muss halt wissen, was die dann da macht. Und ich sage jetzt mal, der unbedarfte Bluepiller, der sagt: Oh toll, wie die mich anguckt, oh toll, wie die mich bestätigt, oh toll. Nein, sie manipuliert dich bloß. Das ist alles. Sie ist ein Chamäleon. Das muss man sich so vor Augen führen. Ja, also ich hatte beispielsweise auch hochinteressant in diesem Zusammenhang, und das, Entschuldigung, das ist der sogenannte Chamäleon-Effekt. Also ne, man passt sich an die jeweilige Situation an, ob man nun sich tarnen will oder ob man nun was anlocken will. Und es ist am Ende des Tages eine Form von Manipulation. Der erfahrene Red-Piller sollte das wissen. So, jetzt ist es beispielsweise so, als ich damals bei meiner Mutter raus bin, mit ein bisschen über 20, wie alt war ich, 21? Ja, 20, ne? Ich war noch nicht 21, ich war gut 20. Und dann hatte ich mir eine Wohnung gemietet im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses von einem älteren Paar Mitte 60. Und ja, die beiden waren dann auch, also er war wirklich toll. Er war ein lebensfroher Mann. Sie war ein bisschen grimmelig, aber ich konnte das noch nicht so richtig wechseln, was mit ihr so los ist. Jedenfalls waren die beiden dann im Urlaub und als sie dann nach ihrem Urlaub wiederkamen, die waren irgendwie an der Nordsee Fahrradfahren 2 Wochen und haben sich die Gegend angeguckt. Und als sie dann wieder da waren, fragte ich ihn. Also die kamen gerade, haben aus dem Auto ausgeladen und zuerst habe ich ihn dann gesehen, als ich gegangen bin. Sie war noch irgendwie im Auto und habe ich ihn gefragt: Und wie war der Urlaub? Och, das war toll, sagt er. Das war so schöne frische Luft und mit dem Hund und mit dem Fahrrad sind wir, och, wir haben so schöne lange Strecken gemacht. Das war ganz wunderbar, sagt er. Och Mensch, ja, das freut mich. Und da kam sie und sage ich: Und wie fanden Sie den Urlaub? Ja, also ah, dieses ganze Fahrradfahren, das war so windig. Also nee, also ich bin jetzt auch froh, dass es vorbei ist. Also dieser Kontrast, dieser freundliche, begeisterungsfähige, lebensfrohe Mann und diese runterziehende, schwere, unfreundliche, nicht begeisterungsfähige, ja, ältere Dame. So, und warum erzähle ich das schon wieder? Als die sich kennengelernt haben, wird sie auch ein wunderbares Chamäleon. Weil wenn sie so gewesen wäre im Kennenlernprozess, dann wäre das nie dazu gekommen, dass die beiden dieses schöne Einfamilienhaus bewohnen, dass die heiraten und Kinder miteinander kriegen. Das heißt, auch dort wird sie ein wunderbares Chamäleon gewesen sein. Das ist so. Anders funktioniert es ja nicht. Wenn sie sich gleich sagt: Ich habe kein Interesse am Fahrradfahren, ich habe kein Interesse an ihm, ich kann dich nicht freundlich angucken, ist mir alles zu viel, dann hätte er gesagt: Oh mein Gott, was soll ich mit diesem Menschen machen? weiter geht's. Also wird sie ja in der Anfangszeit nicht so gewesen sein und lässt erst später ihr wahres Gesicht raus. Der Chamäleon-Effekt hält nämlich nicht lange. So, das ist immer nur für die Anfangsmanipulation. Wenn die Manipulation nicht mehr nötig ist, dann zeigt das Chamäleon sein wahres Gesicht. Und so ist es mir jetzt zum Beispiel passiert, dass ich vor 2 Tagen wollte ich erzählen. Ich habe hier hinten ja diesen wundervollen Wald, wo ich mit Kim immer spazieren gehe und wo ich auch joggen gehe. Und wenn man jetzt so wie ich jeden 2., 3. Tag da joggen geht und 3-mal mit dem Hund da Gassi geht, lernt man zwangsläufig die komplette Umgebung kennen. Also auf einmal kennt man jedem 2. Haus, hat man schon quasi ein Gespräch geführt. Und in dem einen Haus da hinten wohnt ein junges Mädel, ich schätze mal so, na, ist lang keine 30, also so 25 wird sie sein. Sie ist einfach eine solide 7. Sie ist eine solide 7, sie ist ein attraktives Mädel, die man jetzt als unbedarfter Bluepiller nicht von der Bettkante stoßen würde und auch als Redpiller nicht. Warum auch? Weil wenn man jetzt Bock drauf hätte so, und sich der Gefahren und so weiter bewusst ist und weiß, das Ganze zu handeln und wenn man da Bock drauf hat, kann man das machen. Also es ist eine solide 7, ist attraktiv anzusehen, schmale Taille und so weiter. Eine 8 ist sie nicht, aber ja. Jedenfalls geht es darum, sie hat auch einen kleinen Hund. Und es bleibt ja da nicht aus, ihr kennt ja, wenn man einen Hund hat, geht man raus, diese klassischen Fragen, ist dein Hund auch ein Rüde? Nee, meine Hündin ist läufig und hier und da, können sie spielen, können sie schnuppern, ja, ist er aggressiv, ist er nett, ist er böse, diese ganzen Hundegespräche halt. So, ist ja auch wichtig, man muss ja, ne, es gibt ja manche Rüden, sind ja aggressiv, man will ja das, nicht, dass sein Hund sich jetzt zwangsläufig verletzt, aber worauf ich hinaus will, man kommt mit den Leuten immer wieder ins Gespräch, man sieht sich ja regelmäßig, folglich lernt man sich kennen, irgendwie oberflächlich, so im Vorbeigehen. Und ach, und du wohnst da und ich wohne da und ja, heute ist ja ein schönes Wetter und bla bla bla bla bla. Es hört ja einfach dann nicht mehr auf. Ne? Und dieses Mädchen hat mich jetzt zum 4. Mal gesehen und die Gespräche davor waren dann auch immer, ja und, gehst du wieder joggen? Und ich so, ja, ja, ich muss mich jetzt aufwärmen und muss auch wieder los und ich bleibe einfach auch nicht stehen. Mein Hund Kimber will ja auch weiter, will sich ja auch erleichtern. Und jetzt beim letzten Mal kam es dazu, dass unsere Hunde sich dann so beschnüffelt haben. Und jetzt wird es interessant. Auf einmal sagt sie zu mir, ja, und wie oft ich denn so joggen gehe und ob ich auch morgens joggen gehe und ich gehe so jeden 2., 3. Tag, sage ich so, dass, ne, dass ich dieses Level halte, was ich halt laufen kann und mich stetig verbessere. Und dann sagt sie zu mir, ja, sie hat ja auch schon mal überlegt, ob sie einfach mal mit mir zusammen joggen könnte. Ob wir mal zusammen joggen wollen. Und ich so, meine Magic Senses sind in dem Moment sofort angegangen. Und das ist dieser sogenannte, dieses Chamäleon-Spiegeleffekt. Sie spiegelt meine Interessen. Sie weiß ja, ich jogge regelmäßig. Ergo, wenn sie jetzt mit mir Kontakt haben will und sie will nicht joggen, nein, nein, nein. Sie weiß, dass ich mit einem schicken Auto vorbeifahre. Sie weiß, dass ich freie Zeiteinteilung habe, dass ich entspannt bin. Also hat sie gesehen, okay, das ist ein Mann von, ich sage mal, ein bisschen Qualität. Und jetzt kommt noch dazu, ich bestätige sie nicht, ich suche aktuell, ich will gar nicht, mein Gott, so, ich habe kein Interesse quasi. Ich schaue ihr nicht nach, ich flirte nicht, ich bin wirklich, kein Bock, Stone, keine Regung. Und das steigert ja wiederum in ihrer Wahrnehmung meinen Wert für sie, weil sie wird überall Bestätigung kriegen. Also wenn ihr irgendwo hingeht, wenn ihr in einer Dating-App ist, oder da wird die permanent Bestätigung kriegen. Und jetzt wollte die irgendwie Zugang zu mir haben. Die hat kein Interesse am Joggen. Die will nicht joggen. Das ist der Scheißegal. Die will neben mir in dem Auto sitzen und mir erklären, sie will langsam rein in meinen Kreis. Das will sie. So, und aber ich mit meinem Red Pill Wissen weiß genau, was dann passiert. Dann will sie zu Ikea. Weil, wie ihr seht, ich habe ja gar kein Sofa. Ich brauche kein Sofa, ich habe einen Esstisch, ich habe ein 2 Meter mal 2 Meter Bett und ich schlafe in meinem Bett und dann sitze ich hier. So, dann mache ich meine Arbeit und schon bin ich wieder draußen. Da sitze ich zum Essen, da ist meine Küche, eine offene Küche, wenn es so rumgeht, riesengroß, da mache ich mir mein Essen. So, und mich interessiert nicht, ob irgendeiner Frau hier meine Einrichtung gefällt, das ist mir völlig egal. So, ich bin mit dieser Wand da hinten, die war so, so bin ich eingezogen und so weiß ist die Wand und die war so, so bin ich eingezogen und so ziehe ich auch wieder aus. Es gibt für mich keinen Grund. Die Lampe da oben ist von meinem Vermieter. Ich habe das ja hier gemietet, diese Baustellenlampen da oben. Habe ich kurz überlegt, das macht doch Licht. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ich gehe lieber in der Zeit laufen oder mache Liegestütze oder mache mir was Gutes zu essen. Oder mache ein Coaching-Video. Alles 1000-mal besser, als dass ich jetzt zu Ikea fahre, suche mir eine beschissene Lampe auf, um die da oben hinzuhängen. So, wenn ich jetzt aber wieder eine Frau hier habe, was macht die denn? auf einmal gefällt ihr hier gar nichts. Die Wand, das Braun gefällt dir. Ich habe das alles schon durch. Das Braun gefällt dir nicht. Wie, du hast kein Sofa? So, auf einmal brauchst du ein Sofa, auf einmal brauchst du einen Fernseher, auf einmal bist du wieder im Möbelhaus. Hier, nicht mit mir. Auf gar keinen Fall. Ist mir alles scheißegal, habe ich keine Zeit für. Ich bin 38 Jahre alt, Zeit hat man dann sowieso nicht mehr. Da mache ich eh nochmal ein anderes Video zu. Das Titel wird sein, du hast keine Zeit. Okay, oh, ich schweife schon wieder ab, sorry. Was ich sagen will ist, sie wollte irgendwie an mich ran und hat die Möglichkeit genutzt, meine Interessen zu spiegeln. Mit der Spiegeltechnik. Das ist auch wieder eine Form von Türöffner. Und meine Reaktion war dann nur, ich habe gemerkt, was sie will, also wo das Ganze hier hingehen soll. Und habe zu ihr gesagt, du, tut mir leid, sage ich, für sowas habe ich überhaupt gar keine Zeit, sage ich, weil ich bin selbstständig, sage ich zu ihr, und ich muss das so entscheiden, wie ich gerade Raum habe mit der Arbeit. Also wenn ich jetzt gerade ein bisschen Zeit habe von der Arbeit, dann gehe ich um 10.30 Uhr joggen oder sonst um 8, sage ich. Also ich habe keine Zeit, mich fix mit irgendwem zu verabreden, sage ich, ist einfach nicht möglich. So, ich wollte sie jetzt nicht kränken, aber ich will sie auch nicht haben, also auf gar keinen Fall. Weil ich habe überhaupt keinen Bock, die wohnt eine Straße weiter. Wenn ich die hier zu mir nach Hause einlade, mach die 2 Stunden mit meinem Magic Stick glücklich, ich werde die nie wieder los. Die geht hier am Ende, die wohnt eine Straße weiter, da hinten links. Die geht hier vorbei vom Haus und guckt, ob bei mir Licht brennt, wann ich komme, gehe und so weiter. No way! Auf gar keinen Fall. So, und da müsst ihr euch halt in Acht nehmen. Davon sollte man mal gehört haben, von diesen Techniken. Könnt ihr auch mal nach googeln, es ist hochinteressant, Chamäleon-Effekt und Spiegeltechnik. Ich mache das beispielsweise, wenn ich mit Kunden telefoniere. Das ist hochgradig effektiv. Also wenn man jetzt nicht das Red Pill-Wissen hat, fällt man darauf rein. Dann denkt man, oh krass, ich fahre Motorrad, sie fährt auch Motorrad. Oh toll, können wir mal zusammen eine Tour machen. Und ruckzuck hat sie dein Kind im Bauch. So, also das ist wirklich gefährlich. Sie sieht, ich jogge, oh ja, joggen. Oh, du bist selbstständig, du bist Immobilienmakler, oh ja, Immobilien, da wollte ich ja auch schon immer mal Maklerin werden, wie ist denn das? Also eigentlich interessiert sie das nicht, aber Hauptsache, ich gebe ihr Aufmerksamkeit, rede mit ihr und erkläre ihr das. So, und was ich jetzt noch zu der Macht der Spiegeltechnik sagen wollte, ist, ich mache das auch mit Kunden, wenn ich jetzt jemanden akquiriere und der geht ans Telefon ran und sagt, Müller, guten Tag. So. Ich bin ja, ihr merkt, ich bin ein schnellredendes, quirliges Wesen, manchmal. Und dann, wenn ich so rede, würde ich mit dem keine Connection aufbauen. Das heißt, wenn er rangeht und sagt, Müller, guten Tag, dann sage ich, oh, Herr Müller, schönen guten Tag. Schön, dass ich Sie erreiche. Coach Magic, mein Name, von Magic Immobilien. Ich wollte Ihnen hier mal ein Angebot unterbreiten. Ja, aber... Wissen Sie, wie viele Makler mich schon angerufen haben letzte Woche? Ja, Herr Müller, das kann ich mir gut vorstellen. Ich bin bestimmt 30, der 30. Plus, der Sie jetzt anruft. Ich weiß ja, wie das Geschäft funktioniert. Also, so, und wenn ich jetzt an wen rangehe, der geht ans Telefon. Jakubowski, guten Tag. Sag ich, oh ja, Herr Jakubowski, schönen guten Tag. Coach Magic, mein Name. Schön, dass ich Sie erreiche an dem schönen Tag. Mensch, Sie haben ja gute Laune heute. So, also ihr merkt, worauf ich hinaus will. Dem kann ich nicht kommen mit, oh, Herr Jakubowski, Coach Magic Immobilien. Da würde ich sagen, du langsame Schlaftablette. So, aber ich passe meine Art zu sprechen an den jeweiligen Charakter an, weil das mir das Geldverdienen erleichtert. So, Manipulation, das ist die Spiegeltechnik. So, und wenn einer wenig redet, dann rede ich auch wenig. Weil der kommt mit diesem Quirling, der redet nicht viel, darfst du selber auch nicht viel reden. Wenn einer viel und aufgeweckt und lustig und hier und da, dann macht es ja auch gleich viel mehr Spaß. Also so ist das mit meinen Kunden auch. Und das ist diese sogenannte Spiegeltechnik. Und die ist mächtig. Lest euch das mal durch. Es ist wirklich interessant. Und ja, das wollte ich euch mal mit an die Hand geben. Also das sind so diese Real-Life-Erlebnisse, die man da plötzlich hat. Chamäleon-Effekt, Spiegeltechnik, also es ist wirklich eine ausgezeichnete Form der Manipulation und die hält aber nur anfänglich, wie wir inzwischen alle wissen. Nach 8 Jahren ist von dieser anfänglichen Begeisterung für die Dinge des anderen überhaupt gar nichts mehr da. So, das kann ich euch versprechen. Ja, macht euch das bewusst, das ist mir wichtig, euch diese Message mitzugeben, weil ja, da kann man dann wirklich einfach durch die Sache durchgucken und muss sich da nicht... täuschen lassen. Ja. Ja, meine Magic Men, danke für eure Aufmerksamkeit. An der Stelle mache ich es nicht zu lang. Morgen geht's weiter. Lasst mir einen Daumen hoch da. Freue ich mich drüber. Schreibt mir was in die Kommentare. Abonniert meinen Kanal. Folgt mir bei IG. Der Link ist hier unten. Danke euch, Leute. Tschüss. Bis morgen.